Wir wollen jetzt herausfinden, wann ist Jesus geboren? Wir werden nicht ganz auf das exakte Geburtsdatum kommen, aber wir werden eine starke Vermutung zu dem Jahr haben, an dem Jesus geboren ist, und zu dem Monat haben, an dem er geboren ist. Und vor allem, das werden wir begründen können. Schritt 1. Wir brauchen eine beliebige Universitätsbibliothek oder Bibliothek. Los geht's! Was wissen wir überhaupt über Jesus? Lass uns mal ganz vorne starten. Du gehst einfach in eine x-beliebige Uni-Bibliothek. Da gehst du in die geschichtswissenschaftliche Abteilung und dann nimmst du die Standard-Nachschlagewerke und schlägst dort Jesus nach. Das beginnt dann direkt so, zum Beispiel im Staatslexikon in der aktuellen Auflage, heißt es direkt in Band 1, da heißt es, dass Jesus eine historische Gestalt ist. Das wird heute von keinem seriösen Historiker mehr bestritten. Oder zum Beispiel in der Theologischen Realenzyklopädie in Band 16 heißt es, die These, Jesus habe nie gelebt, ist unhaltbar. Okay, klingt gut. Lass uns etwas biografischer nachfragen. Wann ist Jesus denn geboren? Dazu heißt es in Meyers großem Universallexikon, da heißt es, sein genaues Geburtsjahr ist unbekannt. Und direkt danach schätzen sie es im Fließtext auf das Jahr 4 vor Christus. Dazu heißt es im zwölfbändigen Pauli, das ist das absolute Standardfachlexikon in den Altertumswissenschaften und der Nummer 1 Recherchestartpunkt für Historiker, für Philologen und für Archäologen. Darin heißt es über Jesus, geboren wurde Jesus vielleicht noch vor 4 vor Christus. Dazu heißt es im Standardwerk der Encyclopedia of Religion, da heißt es ist möglich, den Standpunkt zu verteidigen, dass Jesus geboren wurde vor dem Tod von Herodes dem Großen im Jahr 4 vor Christus. Die Encyclopedia Britannica, das vielleicht größte und umfangreichste Universal-Nachschlagewerk der Welt, geht noch etwas weiter. Sie sagt, Jesus wurde Josef und Maria geboren in einem Zeitraum zwischen 6 vor Christus und kurz vor dem Tod von Herodes dem Großen im Jahr 4 vor Christus. Hier ist schon mal ein klarer historischer Konsens. Die Geschichtswissenschaftler sind sich einig, Jesus ist tatsächlich vor Christus geboren. Jetzt zwei Fragen. Erstens, wie kommen sie darauf? Und zweitens, können wir irgendwie an genauere Infos rankommen? Also erstens, wie kommen sie darauf? Dazu sagen jetzt nichtchristliche, atheistische Historiker Folgendes. Im Brockhaus, da heißt es in der neuesten Auflage, die wichtigsten Quellen für das Leben und die Lehre von Jesus sind die in griechischer Sprache verfassten Evangelien vom Neuen Testament. In Meyers großem Universallexikon heißt es, für die geschichtliche Erkenntnis Jesu, gemeinsam damit die Details zu seinem Leben, ist man nahezu ausschließlich auf die Evangelien des Neuen Testaments angewiesen. Und nochmal, in der Encyclopedia of Religion heißt es, die wichtigsten Quellen für das Leben von Jesus finden wir im Neuen Testament. So ergänzt die Encyclopedia Britannica, es ist unwahrscheinlich, dass wir in apokryphen Quellen, also Quellen, die nicht ins Neue Testament aufgenommen wurden, dass wir dort viel finden, das die gesicherten Erkenntnisse um den historischen Jesus glaubhaft ergänzt. Dann führen sie weiter aus, wie im Beispiel des Thomas-Evangeliums ist es so, dass Überlieferungen, die sich in diesen apokryphen Schriften finden, dass die zum einen häufig ganz unähnlich sind zu dem, was wir als bestätigte Berichte in den neutestamentlichen Evangelien haben. Und zum zweiten ist es so, dass sich diese Überlieferungen häufig in Dokumenten finden, die sich als ganz unglaubwürdig herausgestellt haben. Noch einen Lichtblick gibt es im Brockhaus. Dort heißt es nämlich, aus den historisch eruierbaren, also herleitbaren, Daten der Zeitgeschichte Jesu und den innerbiblischen Verweisen lassen sich einige Fixpunkte und sogar eine ungefähre Chronologie erschließen, also eine Abfolge von Jesus' Leben. Das ist ja genau das, was wir wollen. Und damit wissen wir auch die Antwort auf unsere zweite Frage, nämlich wie können wir an mehr Infos über Jesus kommen? Und die Antwort ist tatsächlich über das Neue Testament. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass dir jemand erzählen will, ach, die Bibel, das ist ein Märchenbuch, das sind alles nur religiöse Legenden. So ging es mir damals als Nichtchrist auch. Und dann fängst du an, die Bibel zu lesen und da habe ich erstmal einen Schrecken bekommen, weil was ich erwartet hatte, waren irgendwelche uralten Fabeln oder Legenden oder Mythen oder sonst irgendwas, aber dann schlägst du halt die Evangelien auf, also die neutestamentlichen Augenzeugenberichte über Jesus' Leben und was du siehst halt hier konkrete Ortsangaben, du siehst Jahreszahlen, du siehst historischen Kontext, ja? Du siehst, wie die Jünger sich streiten, du siehst zum Beispiel einfach, wie Menschen mit ihren Schwächen dargestellt werden, wie Dinge schiefgehen. So schreibt man keine Mythen, so schreibt man keine Fabeln. Das liest sich wie Berichte von Dingen, die tatsächlich passiert sind. Und ich war komplett erstaunt zu lernen, säkulare, atheistische Professoren für Geschichtswissenschaft nehmen das Neue Testament als seriöse und zuverlässige historische Quelle. Okay, also lass uns mal schauen, ob wir mit diesem Neuen Testament näher rankommen an Jesus' eigentliches Geburtsdatum. Und damit willkommen beim Bibelfit-Dienst, wo wir versuchen, leicht verständlich tiefer in die Bibel einzusteigen, Jesus im modernen Alltag nachzufolgen und harte Fragen von Nichtchristen klar zu beantworten. Jeden Beitrag verschenke ich Übersichten, biblische Entscheidungshilfen, komplette Hörbücher und sogar Online-Kurse. Das gibt's alles gratis auf dieser Website. Dafür kannst du freiwilligen monatlichen Unterstützern aus dem ganzen Land danken. Menschen wie du und ich. Und wer auch möchte, dass Videos wie dieses hier in unserem Land weiter ausgespielt und nicht verborgen werden, der sollte jetzt diese Glocke hier unten rechts unter dem Video drücken. Jesus ist ermordet und zu Tode gefoltert worden. Und das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit am 7. April des Jahres 30. Wie genau wir auf dieses Datum kommen, das kann ich dir später gern zeigen. Drück dazu gern die Glocke hier unten rechts unter diesem Video und schreib einen Kommentar, dass du das sehen möchtest, weil dann weiß ich, wie viele Menschen das interessiert und mache dafür ein separates, eigenes Video. Zum Geburtsdatum von Jesus. Das erste Indiz ist König Herodes der Erste. Eine absolut tragische Person der Weltgeschichte, der in seinem hohen Alter von körperlicher Krankheit, von geistigem Verfall und von tiefer Paranoia gekennzeichnet war, sodass er nicht nur einen Überwachungsstaat aufgebaut hat, sondern sogar seine Ehefrau, deren Mutter und seine eigenen Kinder ermorden ließ. Und wie du gerade gehört hast, sind die historischen Berichte im Neuen Testament sehr klar darin, dass Jesus geboren wurde, als dieser Herodes der Erste, als der noch am Leben war. Dazu heißt es an mehreren Stellen im Neuen Testament, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. Und an anderer Stelle heißt es, als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, war er außer sich vor Zorn. Er befahl in Bethlehem und der ganzen Umgebung, alle Jungen im Alter von 2 Jahren und darunter zu töten. Dazu habe ich mal eine eigene Predigt gehalten, die findest du hier unter diesem Video verlinkt. Die Sache ist jetzt, die Encyclopædia Britannica führt auf, dass Herodes in den Wochen des März, April des Jahres 4 vor Christus in Jericho gestorben ist. Und von zeitgenössischen Chronisten Flavius Josephus haben wir eine genaue Beschreibung von Herodes Begräbnis und seinem grauenhaften Tod. Und erst vor wenigen Jahren haben wir tatsächlich das Grabmal von Herodes gefunden. Jedenfalls, Jesus ist vor diesen Geschehnissen geboren, als Herodes noch am Leben war. Damit ist Jesus spätestens im April des Jahres 4 vor Christus geboren. Okay. Also Jesus ist 30 nach Christus gestorben und spätestens 4 vor Christus geboren. Damit ist er zum Zeitpunkt seines Todes mindestens 33 Jahre alt gewesen. Das heißt an alle von uns, die nicht mehr in ihren 30ern, sondern in ihren 40ern oder darüber sind, denk mal drüber nach. Du bist jetzt älter, als es Jesus in seinem irdischen Leben je geworden ist. Ja? Nutzt du die Zeit weise? Das nächste Indiz findest du in Lukas 2. Wo von einer Einschreibung unter einem Herrscher namens Quirinius die Rede ist. So, jetzt kann man ein großes Fass aufmachen und Leute werden manchmal hysterisch, sobald es um Details dieser Einschreibung geht. Aber uns interessiert für heute nur die Namensangabe von diesem Quirinius. Gemeint ist damit Publius Sulpicius Quirinius, der ein römischer Senator war. Und frühestens um das Jahr 7 vor Christus hat dieser Quirinius Befugnisse in Syrien bekommen. Das heißt also, nach den Berichten ist Jesus erst geboren, nachdem Quirinius Befugnisse in Syrien bekommen hat, das wäre ungefähr 7 vor Christus, aber Jesus ist auch geboren, bevor Herodes der Erste im April, März des Jahres 4 vor Christus gestorben ist. Das heißt, Jesus ist also geboren zwischen 7 vor Christus und 4 vor Christus. Das gibt uns jetzt eine Spanne von 4 Jahren, nämlich das Jahr 7, das Jahr 6, das Jahr 5 und das Jahr 4. Diese Spanne, die haben wir. Also zusammengefasst bis hierhin, Jesus ist gestorben am 7. April des Jahres 30. Also ist Jesus zwischen dem Zeitpunkt seiner Ermordung jüngstens 33 Jahre und ältestens 37 Jahre alt gewesen. Diese Informationsgrundlage, die ist sehr gut. Bei anderen einflussreichen historischen Persönlichkeiten haben wir bis heute keinen Schimmer, wann sie geboren sind. Zum Beispiel Sultan bin Ahmad, der Herrscher von Oman im 19. Jahrhundert, oder Edward Winter, Gouverneur der East India Company im 17. Jahrhundert, oder Sir William Booth, dem im 17. Jahrhundert die britische Seeflotte unterstanden hat, oder John Bly, oder Publius Cornelius Lentulius Scipio, der zu Jesus Lebzeiten römischer Senator war, oder Euklides, der im 5. Jahrhundert vor Christus den Stadtstaat Athen regierte und dort das griechisch-ionische Alphabet eingeführt hat, das wir teilweise bis heute nutzen. Und was wäre zum Beispiel mit Genghis Khan, der allein Befehlshaber des Mongolenreiches, des längsten zusammenhängenden Reiches der Weltgeschichte? Er hat alleine über mehr als 17% dieses Planeten bestimmt. Bei all diesen Menschen wissen wir bis heute nicht genau oder auch überhaupt gar nicht, wo und wann sie eigentlich geboren sind. Und bei Jesus sind wir sogar schon auf 4 Jahre nah dran. Das ist sehr gut. Die nächste Frage ist im Bereich von Wahrscheinlichkeiten. Erinnere dich, was wir am Anfang gesagt haben? Wir werden nicht ganz auf das exakte Geburtsdatum kommen. Aber wir werden eine Vermutung haben zum Monat und zum Jahr. Und vor allem diese Vermutung, die werden wir begründen können. Für diese nächste Spur müssen wir kurz klären, wie lange Jesus öffentlich gewirkt hat. Dafür halten wir uns wieder an das, was die frühen Biografien von Jesus im Neuen Testament berichten. Dafür schauen wir besonders in die Berichte von Johannes rein, der meiner Meinung nach tatsächlich einer von den 12 Aposteln war, nämlich der Lieblingsjünger von Jesus und Augenzeuge der Geschehnisse. Falls sich mehr zu Johannes interessiert und warum das wahrscheinlich wirklich der Jünger ist, der uns hier drin seine Augenzeugenberichte hinterlassen hat, dann drück gerne diese Glocke hier unten rechts unter diesem Video. Drück das ruhig, schreib einen Kommentar und dann weiß ich, wie viele Leute sich dieses Thema wünschen. Nochmal zusammengefasst, Jesus ist gestorben im Jahr 30. Also kurz die Frage, wie lange hat er vorher öffentlich gewirkt? Das brauchen wir nämlich gleich. Das eine ist, dass du eine sehr große Fülle von Ereignissen hast in dieser Zeitspanne. Jesus hat so viel gesprochen, dass es 1957 Verse im Neuen Testament braucht, um das zu überliefern, seine eigens gesprochenen Worte. Dazu kommt, dass du mindestens 19 verschiedene Berichte von Dämonenaustreibungen findest. Mehr dazu, darüber sprechen wir demnächst in der Videoreihe über die unsichtbare Welt. Und über 23 Mal ist in den Berichten die Rede davon, dass Jesus einzelne Menschen und Gruppen von Menschen heilt. Dann schau dir dazu diese Karte der Orte an, an denen Jesus war. Hier haben wir dir eine Karte erstellt, in der du sehen kannst, wo Jesus überall unterwegs war und was für ein weites Territorium über mehrere Länder er abgedeckt hat. Vom Hermonberg im hohen Norden im heutigen Syrien, über den Meereshafen Tyros im heutigen Libanon, über die Jezreel-Ebene in heutigen palästinensischen Autonomiegebieten bis zur Dekapolis und Perea im heutigen Jordanien und westlichen Emmaus, von wo aus du den Mittelmeerstrand sehen kannst. Stand heute ist noch nicht 100%ig geklärt, in welcher Reihenfolge Jesus was abgelaufen ist, aber selbst wenn du annehmen würdest, dass Jesus die kürzeste Strecke genommen hat, was nicht wahrscheinlich ist, dann bist du automatisch bei über 2000 Kilometern, um mal konservativ zu bleiben. Wahrscheinlich ist Jesus also deutlich mehr gelaufen, gut möglich, eher in Richtung 8000 Kilometer. Die Karte findest du demnächst auf der Website zum Gratis-Download und jeder, der sich schon mal etwas vom Bibelfit-Dienst runtergeladen hat, bekommt auch automatisch Bescheid, sobald diese Karte bereitsteht. Das heißt, wir haben also eine große Menge von Ereignissen, bei denen du dich selbst fragen kannst, ist es wirklich wahrscheinlich, dass die alle in nur einem Jahr stattfinden? Oder ist es eher wahrscheinlich, dass das über mehrere Jahre verteilt war? Urteile selbst. Dazu kommt, dass Jesus schon zu Lebzeiten eine überaus bekannte Persönlichkeit war. Das haben die meisten von uns gar nicht richtig auf dem Schirm. Drück gerne die Glocke und schreib hier unten einen Kommentar, falls du ein Video dazu sehen möchtest, wie bekannt Jesus schon zu Lebzeiten war. Und schließlich gibt es harte Faktoren, nämlich die Anzahl der verschiedenen Kalenderereignisse, die du in den Berichten findest. Also gehen wir es mal durch. In Johannes 2 ist die Rede davon, das alljährliche Passafest stand bevor und Jesus ging nach Jerusalem. Das ist Passafest Nummer 1, was im Frühjahr ist. Dann vergeht etwas Zeit, weil Jesus in Johannes 4 zu Menschen in einer ländlichen Umgebung sagt, ich habe euch sagen hören, In 4 Monaten beginnt die Ernte. Und die Ernte, die ist in Israel zum Ende vom Spätsommer und zu Beginn vom Herbst. Eine Weile später heißt es in Johannes 6, es war kurz vor dem jährlichen Passafest, also Passafest Nummer 2, was wieder um den April rum ist. Dann vergeht wieder etwas Zeit, wo viele Dinge passieren. Jesus läuft um den See Genezareth. Er läuft durch Galiläa, dann läuft er zum Laubhüttenfest im Herbst, wo er im Tempel lehrt und wo er den Blindgeborenen heilt. Zu Chanukka, dem Tempelweihefest, ist Jesus wieder in Jerusalem, was um Dezember herum ist. Dann geht es zum Jordan, wo Johannes der Täufer vorher gewirkt hat, und dann bleibt er im Ort Ephraim. Und wir sind wieder im Frühjahr, wo es schließlich heißt, Johannes 12, 6 Tage vor Beginn der Passafeierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien, Großraum Jerusalem. Und das ist dann sein drittes und sein letztes Passafest. Außer also, es gäbe irgendeinen wirklich heftigen, fundamentalen Grund, das alles als unhistorisch abzustempeln. Wenn das nicht so ist, dann heißt das nun mal, dass Jesus 3 Jahre lang öffentlich gewirkt hat. Und das macht ehrlich gesagt auch eine Menge Sinn, wenn du überlegst, was in der Zeit alles passiert ist. Das bedeutet also zusammengefasst, damit alle folgen können, Jesus ist im Jahr 30 ermordet worden, im 3. Jahr seines öffentlichen Wirkens. Also wann hat er dann angefangen, öffentlich zu wirken? Kannst du zurückzählen? Jahr 30, Jahr 29, Jahr 28, im Jahr 28. Das wird bestätigt durch eine andere Datumsangabe in einem anderen Bericht. Dort heißt es jetzt, dass Johannes der Täufer, also jetzt geht es ganz kurz um Johannes den Täufer, dann kommen wir zu Jesus zurück, dass Johannes der Täufer im 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius anfing zu wirken. So, dieser Kaiser Tiberius Julius, das war der Stiefsohn von Kaiser Augustus von eben. Kaiser Augustus ist am 19. August des Jahres 14 nach Christus gestorben. Direkt danach wurde Tiberius zu seinem Nachfolger bestimmt, also auch im Jahr 14, was dann Tiberius' erstes Regierungsjahr war. Das heißt, Tiberius' 5. Regierungsjahr, in dem Johannes der Täufer angefangen hat zu wirken, das ist also im Jahr 27 begonnen und das war das Jahr 27 bis 28. Was hat das mit Jesus zu tun? Ganz einfach. In wieder einem anderen Bericht lesen wir nämlich folgende Notiz. Da heißt es, nachdem Johannes, gemeint ist Johannes der Täufer von eben, nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, viele Namen heute, ich weiß, wir konzentrieren uns aufs Wesentliche, nachdem jedenfalls Johannes verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Das heißt, dann ist Jesus öffentlich aufgetreten. Das fällt also in dieselbe Zeit und passt direkt zum Jahr 28. Und die dritte Bestätigung für das Jahr 28 nach Christus ist, dass gleich zu Beginn von Jesus öffentlichem Auftreten, dass da Jesus' Gegner mit ihm diskutieren. Und darin fällt am Rand eine Bemerkung, nämlich diese. Jesus' Gegner sagen, 46 Jahre lang ist diese Tempelanlage aufgebaut worden. So, dazu können wir wieder in einem zeitgenössischen, nichtchristlichen Bericht nachlesen, dass diese Bauarbeiten an der Tempelanlage, dass die im Jahr 18 von Herodes Herrschaft begonnen wurden. Das war im Jahr 19 vor Christus. Und 46 Jahre später, weil das Jahr 0 nicht mitgezählt wird, ist genau das Jahr 28 nach Christus. Das passt also. Damit dürfen wir festhalten, das Jahr 28 nach Christus ist das Jahr, wo Jesus angefangen hat, öffentlich zu wirken. Es ist erstaunlich, wie viele zuverlässige Infos du im Neuen Testament findest. Ja? Da muss ich jedem klardenkenden Menschen die Frage stellen, stimmt das, was die neutestamentlichen Berichte sagen? Und jetzt noch nicht mal, wo es um historische Details geht von vor 2000 Jahren, sondern da, wo wir beim Eingemachten sind, dass du und ich wirklich Sünder sind, die beim jüngsten Gericht ein faustdickes Problem haben und dass Jesus dich davon befreien kann. Und darum geht's, ja. Weißt du, im Alten Testament hat Gott versprochen, den Tod zu besiegen. Und im Neuen Testament, da zeigt er, wie er es gemacht hat und was das mit dir und mit mir zu tun hat. Du kannst dir gar nicht leisten, das nicht zu wissen. Hol dir dafür gern den Bestseller Kein Gott ist auch keine Lösung. Den gibt's gratis durch den ersten Link unter diesem Video. Wir haben es dir auch als gratis Hörbuch für dich unterwegs aufgenommen. Die Unterstützer vom Bibelverdienst haben das alles schon für dich bezahlt. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Es ist alles bereit. Es wäre schade, wenn du es nicht nutzt. Direkt unter diesem Video der erste Link. Weiter geht's. Also, Jesus ist aufgetreten um das Jahr 28 nach Christus. Das hilft uns, die nächste Spur zu Jesus' Geburtstag weiter zu verfolgen. Nochmal zur Erinnerung, Jesus ist gestorben am 7. April des Jahres 30, also ist er zwischen jüngstens 33 Jahre und ältestens 37 Jahre gewesen. Diese Spanne, die haben wir jetzt ziemlich genau. Die Frage ist jetzt, mal ganz grundsätzlich, was ist plausibler? dass Jesus eher älter war, dass er also näher an den 40 Jahren dran war, als er gestorben ist und Ende 30, oder dass Jesus eher jünger war, dass er also näher an den 30 Jahren dran war. Schauen wir es uns mal an. Ich will nochmal deutlich sagen, dass wir uns jetzt immer mehr in den Bereich der Vermutungen rein bewegen. Lass uns also einfach überlegen, für welche von diesen beiden Vermutungen sprechen am Ende mehr Punkte. Dass Jesus in dieser Spanne eher älter war oder dass er eher jünger gewesen ist. Du findest im Neuen Testament eine Notiz, über die wir häufig hinweglesen. Jesus Feinde bezeichnen ihn darin als einen Anthropos Phagos kai Eunopotes. Ja? Das wird in manchen Bibeln übersetzt mit ein Fresser und ein Weinsäufer. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wo das herkommt. Naja, schau mal in Deuteronomium 21. Dort wird eine damalige Regelung beschrieben, in der Eltern ihrem Sohn den Vorwurf machen können, er wäre ein Solel Wesove. Ja, das ist das, was da im hebräischen Text steht. Ein Fresser und Weinsäufer. Genau die Bezeichnungen, die Pharisäer Jesus als Anklage vorwerfen. Im Buch Deuteronomium bezieht sich diese Passage dort auf einen unverheirateten jungen Mann, bei dem die Eltern sogar noch über dessen Leben mitreden können. Ich will das jetzt nicht überbewerten, aber die Pharisäer zitieren das in ihren Vorwürfen über Jesus. Als Anklage, was nur bei jemandem funktioniert, der noch jung genug ist, um unter der Vorherrschaft der Eltern stehen zu können. Das heißt, Jesus wird ein Vorwurf gemacht, den man nur einem jungen Mann machen kann. Frage an dich, spricht das eher dafür, dass Jesus eher älter ausgesehen hat oder eher jünger? Die Vermutung ist jetzt, diese Aussage spricht nicht unbedingt dafür, dass Jesus sehr alt ausgesehen hat. Im Gegenteil, leicht plausibler ist, dass Jesus eher jünger war. Auch an einer ganz anderen Stelle in Johannes 8 lesen wir wieder aus dem Mund von Jesus Feinden, dass Jesus im zweiten Jahr seiner Verkündigung den Eindruck eines jungen Mannes gemacht hat. Es ist ein kleiner Hinweis, aber auch er zeigt, dass Jesus bei seinem öffentlichen Auftreten im zweiten Jahr, also im Jahr 29 nach Christus, dass er nicht gerade so ausgesehen hat, als wäre er im fortgeschrittenen Alter. Und dann heißt es in Lukas 3, Jesus selbst begann sein öffentliches Wirken, als er etwa 30 Jahre alt war. Ja? Das heißt, Jesus war im Jahr 28 nach Christus um die 30 Jahre alt und, wie du gerade gesehen hast, wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel älter. Wie gesagt, keiner dieser Punkte ist für sich allein ein Totschlagargument, das ist klar. Aber all diese Punkte zusammengenommen mit den anderen Faktoren, welches Bild zeichnet das? Spricht das eher dafür, dass Jesus eher Ende 30 war oder dass er eher Anfang 30 war? Wie gesagt, wir haben zwar nur wenige Anhaltspunkte, aber keiner von denen, die wir haben, legt ein höheres Alter nahe, sondern alles, was vorliegt, zeigt auf das jüngere Alter mit Anfang 30. Das heißt konkret, alles, was wir hierzu an Indizien vorliegen haben, zeigt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf das Ende vom Jahr 5 vor Christus und den Anfang des Jahres 4 vor Christus, also auf das jüngere Geburtsdatum. Wie gesagt, das ist eine Vermutung, aber sie ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen oder frei erfunden, sondern es ist eine begründete Vermutung. Wir steigen jetzt noch tiefer ein, deshalb sind mir vorher zwei Dinge wichtig. Erstens, dieses Thema hier ist nicht heilsrelevant. Es gibt also keinen Grund, hier hysterisch zu werden oder sich verbal mit zig Ausrufezeichen die Köpfe einzuschlagen. Denkt dran, liebe Geschwister, Nichtchristen gucken, wie wir uns verhalten, auch im Internet. Und für die Profis, falls du begründete Vermutungen für ein anderes Geburtsdatum hast, schreib das gern in die Kommentare. Ja? Das ist nicht mein Spezialgebiet, es kann sein, dass ich etwas übersehe. Bedenke aber, falls du eine alternative Vermutung hast, dann sollte die nicht ignorieren, was vorher gesagt wurde, sondern eine Alternativerklärung ist dann gut, sobald sie alle bisher vorliegenden Faktoren beinhaltet und dann eine noch bessere Erklärung dafür bietet. Lass uns bei dieser Vermutung bleiben, dass Jesus mit höherer Wahrscheinlichkeit in einem Zeitraum geboren ist, vom Ende des Jahres 5 vor Christus bis zum Anfang des Jahres 4 vor Christus, also bevor König Herodes gestorben ist. Wir haben jetzt diese Spanne, aber können wir darin begründet noch etwas näher rankommen, dass wir eine plausible Vermutung für den Geburtsmonat treffen können? Naja, zwei Spuren könnten helfen. Spur 1. Der Historiker Lukas berichtet davon, dass zeitgleich mit Jesus' Geburt Folgendes passiert. Er berichtet, dort heißt es, Kai pomenes esan en techora theotae agroleontos kai folysantes phylakas tesnyktos epitein poimen auton. Wörtlich übersetzt, in derselben Nacht hielten sich Hirten unter freiem Himmel auf und schoben die Nachtwache über ihre Herde. Das könnte uns gleich weiterhelfen, also lass uns Folgendes vor Augen führen. Zum einen, Wenn du mal ganz kurz für einen kurzen Augenblick vergisst, was wir in der kleinen westlichen Welt so für Weihnachtstraditionen haben, stell dir mal vor, das gibt es alles nicht und du hörst diesen Satz zum allerersten Mal in deinem Leben. Menschen halten sich nachts unter freiem Himmel auf. Mal ganz unvoreingenommen, denkst du dabei tendenziell eher an eine wärmere Jahreszeit oder an eine kältere Jahreszeit? Zum Zweiten, Schafe, die nicht in einem Stall sind, der überdacht und warm sein muss, sondern etliche Schafe, darunter Muttertiere und Lämmer und Jungtiere, die mitten der Nacht einfach unter freiem Himmel beaufsichtigt werden können. Mal rein logisch, ja, spricht das eher dafür, dass wir es mit einer kälteren Jahreszeit oder mit einer wärmeren Jahreszeit zu tun haben. Dazu musst du auch bedenken, nach der internationalen Klimaklassifikation von Köpken und Geiger fällt Zentralisrael, besonders die Ortschaft Bethlehem, wo wir jetzt sind, die im judäischen Bergland sogar noch höher vom Meeresspiegel entfernt liegt als Jerusalem, ja, die fällt in die Kategorie der sogenannten CS-Klimate. Das sind also Klimate, die warme, heiße Sommer haben, aber in den Bergen kalte Winter. Dazu kommt die Sommertemperaturen, die waren im damaligen Israel noch mal wärmer als heute. Warum? Weil es im ersten Jahrhundert deutlich weniger Bäume gab, um die Lufttemperatur abzukühlen. Das führt außerdem dazu, wir denken mal ganz kurz an den Bio- und Physikunterricht zurück, dass du klimatisch weniger Verdunstung hast, weniger Wolken, damit noch höhere Sommertemperaturen und weil du im Winter weniger Wärmespeicher und weniger Windschatten hast, noch kältere Winter als sowieso schon. Normalerweise, die Landwirte, die wissen das, ja, werden Schafe im Sommer, im Frühsommer geschoren und danach sind sie mehr oder weniger nackt und ungeschützt. Wenn es also zum Beispiel jetzt zu diesem Zeitraum, von dem wir gerade sprechen, wenn es zum Beispiel Oktober wäre, dann wäre die Wolle der Schafe wahrscheinlich noch nicht genug nachgewachsen, um die Schafe und die Lämmer und Jungtiere im judäischen Gebirge vor der Kälte und vor allem vor dem kalten Winterwind zu schützen, der die gefühlte Temperatur nochmal deutlich nach unten zieht, noch dazu nachts. Und zum Dritten, die Schafe sind ein weiterer Hinweis, weil was machen die Schafe tagsüber? Sie weiden, ja. Du gehst mit deinen Schafen dorthin, wo es Weidegräser gibt. In der konkreten klimatischen Köpken-Geiger-Klassifikation, in der sich das jüdische Bergland befindet, war im damaligen Israel die Regenzeit vom November bis März. Wenn es jetzt zum Zeitpunkt von Jesus' Geburt zum Beispiel Oktober gewesen wäre, was ich nicht vermute, und du siehst auch gleich, warum ich über den Oktober spreche, ja, wenn es Oktober gewesen wäre, was wir nicht denken, dann wäre im Normalfall ein sehr heißer Sommer im jüdischen Gebirge diesem Oktober vorangegangen. Ja, das heißt, wir reden von Sommertemperaturen, die leicht mal 35, 40 Grad erreichen können und Durchschnittstemperaturen von über 30 Grad. Das heißt, es hätte kaum oder auch überhaupt gar keinen Regen gegeben. Alles wäre trocken gewesen, die Felder und das Gras wären ausgetrocknet oder gar nicht mehr da gewesen. Und das musst du schon zugeben, macht die Vorstellung schwierig, dass nicht nur ein einzelnes Schaf irgendwie nach vertrockneten Grashalmen sucht, sondern dass du ganze Herden, einschließlich Jungtiere, draußen weidest, oder? Wenn es jetzt aber zu diesem Zeitpunkt von Jesus' Geburt zum Beispiel März, April gewesen wäre, dazu gleich, dann hast du die guten Regenmonate vorher gehabt, die den Boden mit Wasser und mit Nährstoffen versorgen. Das Gras ist gerade satt und grün gewachsen, du hast einen optimalen Winkel von der Sonneneinstrahlung, du hast tagsüber perfekte Durchschnittswärme von 22 Grad Celsius und nachts mit um die 15 Grad gute Schlaftemperaturen für die Hirten und für die Schafherden. Das sind perfekte Voraussetzungen für reichhaltige grüne Wiesen und um Schafe und um Jungtiere zu weiden, auch nachts. Verstehst du, was ich meine? Und diese beispielhafte Alternative von entweder Oktober oder März, April, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, behalte die im Hinterkopf für den letzten Schritt. Es gibt nämlich ein letztes Indiz. Und das erlaubt uns, eine vorsichtige Vermutung für Jesus' Geburtsmonat anzustellen, die plausibler ist als viele Alternativen. Letzte Spur in diesem Video. Wir wollen herausfinden, wann Maria Jesus geboren hat. Frage: Gibt es irgendwelche Spuren, aus denen wir begründete Vermutungen anstellen können über Maria in diesem Zeitraum? Tatsächlich ja. Es gibt zwei bemerkenswerte Spuren. Im Neuen Testament lesen wir in zwei Randnotizen, dass Maria schwanger geworden ist, als ihre Verwandte Elisabeth, als die im sechsten Monat schwanger war. Das bedeutet, Elisabeth ist 6 Monate vor Maria schwanger geworden. Lass uns mal ganz kurz bei Elisabeths Familie bleiben. Der Vater von Elisabeths Kind ist der Ehemann Zacharias. Von ihm findest du berichtet, dass er Priester im Tempel war. Und dann heißt es in einem Nebensatz, dieser Zacharias war, heißt es dann bei Lukas, ex ephemerias abia, also in seiner Arbeit als Priester ist man eingeteilt in eine Abteilung. Und die Abteilung, in der Zacharias gearbeitet hat, das ist die sogenannte Abia-Abteilung. Das kommt daher, dass es für den Tempeldienst einen klaren Ablaufplan gibt, wann welche Abteilung zweimal im Jahr zu dienen hatte. Aus der Mishma können wir ganz klar lesen, dass jeder Dienst eine Woche gedauert hat. In der Auflistung ist die Abia-Abteilung die achte Abteilung. Das heißt, sie ist eingeteilt für die achte Woche des Jahres und dann nochmal ein halbes Jahr später für die 32. Woche des Jahres. Beide Male für je 7 Tage, zuzüglich Vor- und Nachbereitung und An- und Abreise. Der jüdische Kalender, der beginnt im Monat Nisan. Das heißt, der vereinfacht gesagt in den meisten Jahren im März, April beginnt. Das heißt, die Zeiten, in der die Abia-Abteilung im Tempel gedient hat, das ist die achte Woche im jüdischen Kalender, vereinfacht gesagt um den Mai-Juni, und die 32. Woche um den November-Dezember. Zu den beiden Zeiten hatte Zacharias also seinen Arbeitseinsatz. Falls dir jetzt schon der Kopf qualmt, bleib kurz dran, ich verspreche dir, es lohnt sich. Warum ist das mit dem Zacharias für uns irgendwie relevant? Naja, pass auf, weil in den Berichten über Zacharias, da heißt es folgendes, da heißt es, Hos eplestesan, hayemerai, teis leturgias autu, ab elfen eston oikon autu. Als die Tage von seinem Dienst absolviert waren, ging er nach Hause. Und direkt im Vers darauf heißt es in Bezug auf genau diese Tage von Zacharias Dienst, da heißt es, metate tautas tasemeras, sind elabin Elisabeth, hegyne autu. Das heißt, nach diesen Tagen von Zacharias Tempeldienst, empfing seine Frau Elisabeth, wurde sie schwanger. Jetzt kannst du vielleicht fragen, nach diesen Tagen kann das nicht eine sehr lange Zeitspanne bezeichnen? Das glaube ich nicht. Siehst du, im Gegensatz zum Beispiel zu Johannes, hat der Historiker Lukas, von dem wir diese Berichte hier haben, der hat im Altgriechischen eine sehr gewählte Ausdrucksweise. Er benutzt viele verschiedene Vokabeln, hat einen ganz großen Wortschatz und eine ganz präzise Grammatik. Und wenn er einfach nur sagen wollte, irgendwann danach, dann würde jemand, der so präzise Altgriechisch kann wie Lukas, der würde das von der Grammatik her anders formulieren. Wahrscheinlich meint Lukas also tatsächlich, Zacharias kam von seinem Einsatz nach Hause, seine Frau Elisabeth und er, die haben sich sehr gefreut, einander zu sehen, und sie ist tatsächlich direkt schwanger geworden. Wie hilft uns das jetzt? Naja, je nachdem, ob das der erste oder der zweite Einsatz der Abia-Abteilung war, hat Zacharias seinen Dienst absolviert entweder im Juni oder im Dezember. Den hat er absolviert für 7 Tage zuzüglich Vor- und Nachbereitung und An- und Abreise zu seiner Frau nach Hebron, was je nach Gepäck ungefähr eine weitere halbe Woche maximal ist. Nach der Grammatik, die Lukas nutzt, ist direkt darauf Elisabeth schwanger geworden. Das heißt, hier sind wir entweder im Juni, Juli oder wir sind im Dezember, Januar. Jetzt kommen wir zu Maria. Maria, Jesus' Mutter, ist mit Jesus 6 Monate später schwanger geworden. Das heißt, entweder im Dezember, Januar oder im Juni, Juli. Schwanger ist man von der Empfängnis bis zur Geburt rund 40 Wochen, wissen ja sehr viele Leute hier. Das heißt also etwas über 9 Monate und eine Woche. Das heißt, es kommt für Jesus' Geburt 2 Zeiten in die nähere Auswahl. Entweder Maria ist in der ersten Zeitspanne schwanger geworden, dann ist Jesus im September, Oktober geboren, oder Maria ist in der zweiten Zeitspanne schwanger geworden, dann ist Jesus im März, April geboren. Soweit klar? Das heißt zusammengefasst, Jesus ist also wahrscheinlich entweder um den Oktober 5 vor Christus oder im März, April 4 vor Christus geboren. Und jetzt denk mal zurück an das, was wir gerade besprochen haben, über die Hirten, die im Gebirge unter freiem Himmel übernachten, über die Schafe mit den Jungtieren und die grünen Wiesen, ja? Und du hast diese beiden Monate zur Auswahl. Zu welchem Monat passt das besser? Zum Oktober oder zum März, April, kurz bevor der Herodes der Erste gestorben ist? Weißt du, was ich meine? Ist das jetzt hundertprozentige Gewissheit? Nein. Aber mit den hier vorliegenden Eckdaten und Rahmenfaktoren ist, Stand jetzt, der März, April des Jahres 4 vor Christus das wahrscheinlich plausibelste Geburtsdatum für Jesus Christus.